Ich bin jetzt zu Besuch bei Herbert Grünwald. Du bist Redakteur von einer Zeitschrift Neue Literatur. Und ich wollte anfangen mit dem letzten Besuch der Bergarbeiter in Bukarest. Das war Ende September. Warst du dann hier in der Stadt und was hast du so gesehen? Ich war hier in der Stadt und man hatte schon in der Früh erfahren, ja, die Bergarbeiter kommen wieder. Es war das vierte Mal, dass sie nach dem Sturz Ceausescus Bukarest heimsuchten. Die ersten drei Male waren sie gekommen, um die Regierung und die neuen Machthaber zu unterstützen. Jetzt hieß es, würden sie kommen, um die Regierung zu stürzen. Um die Mittagsstunde erfuhr man, sie seien angekommen und ihre Ankunft würde direkt im Fernsehen übertragen. Da habe ich mich vor den Fernseher gesetzt und die johlenden und Anti-Iliescu und Anti-Roman brüllenden Bergleute, Slogans, Anti-Iliescu und Anti-Roman-Slogans brüllenden Bergleute aus den Zügen steigen sehen. Es waren zwei Züge mit etwa zwischen 10 und 14 Waggons voller Bergarbeiter. Sie marschierten durch die Straßen bis vor den Regierungspalast, wo sie verlangten, mit dem Premier zu verhandeln. Der weigerte sich, denn die Verhandlungen sollten unten auf dem Platz stattfinden. Und der Premier war dafür, im Haus der Regierung zu sprechen, was ja irgendwie nachvollziehbar ist. Wenn man weiß, wie aufgeregt und doch auch aggressiv die Bergleute wirkten. Zu richtigen Aggressionen kam es etwa zwei Stunden später, das war um 16 Uhr am Nachmittag. Es wurden Molotow-Cocktails an die Wände des Regierungsgebäudes geworfen, ohne es richtig in Brand zu setzen. Es brannte an einigen Ecken, Vorhänge, aber ja, so richtig, ein richtiger Brand war das nicht. Von innen wurde aus dem Regierungsgebäude mit Tränengasbomben und Platzpatronen auch oder Sprengkörpern geantwortet. Warst du zu dieser Stunde vor Ort? Ich war vor Ort. Ich würde sagen, das ganze Stadtviertel, wo das Regierungsgebäude steht, war präsent. Zuschauer umringten den Platz und viele von ihnen, der größte Teil von ihnen, ermutigte die Bergarbeiter in ihren Aktionen mit Worten wie, ja, jetzt ist euch endlich ein Licht aufgegangen, jetzt habt ihr verstanden, wen es zu stürzen gilt. Tja, das war die Reaktion der Bukarester. Die waren diesmal einverstanden mit den Bergarbeitern. Die Bukarester sind ja bekanntlich zum großen Teil oppositionsfreundlich eingestellt. Und somit ist es für die Regierung gewiss nicht leicht, in einer Hauptstadt zu entscheiden und zu verwalten, die von der Opposition geprägt ist. Ansonsten, ja, ich hab gesehen, was da auf den Straßen passiert ist. Ich kann sagen, dass immer nur kleinere Gruppen von Bergarbeitern richtig aggressiv wurden, Pflastersteine, Molotow-Cocktails warfen, dass die große Masse sie darin unterstützte, aber wie gesagt, es waren irgendwie Stoßtrupps, die aktiv wurden gegen Polizeikordons, gegen Regierungsgebäude. Es ging ja dann in den nächsten Tagen gegen das Fernsehgebäude auch. Es ging gegen das Parlamentsgebäude, wo das Parlament gerade tagte, die Abgeordnetenkammer genauer. Und dann ging es auch gegen den Sitz des Präsidialamts. Wirkte das Ganze eigentlich registriert? Ich sage, es wirkte registriert. Es gab da auch regisiert. Es gab nachher auch einen ganz klaren Beweis dafür in der parlamentarischen Diskussion zu diesem Ereignis. als der Innenminister, der Verteidigungsminister und der Direktor des rumänischen Nachrichtendienst, der Nachfolgeorganisation der berüchtigten Securitate, den Abgeordneten Rede und Antwort standen. Da gab Virgil Măgureanu, der Direktor des rumänischen Nachrichtendienstes, zu, schon im August in Verbindung gestanden zu haben mit Miron Cosma, dem Gewerkschaftschef der empörten Bergarbeiter, der ihm damals gesagt habe, er solle dafür sorgen, dass die Löhne der Bergarbeiter weiter verbessert werden. Die Bergarbeiter, muss man sagen, haben zurzeit die höchsten Löhne in Rumänien und sind in einer absolut privilegierten Situation in dieser Hinsicht, wenn man bedenkt, dass die Produktivität in den Bergwerken unheimlich gefallen ist im Vergleich zu den Produktionen unter Ceausescu. Cosma hat also den Chef des Nachrichtendienstes im August angerufen und ihn davor gewarnt, dass die Bergarbeiter wieder kommen werden, wenn die Löhne nicht verbessert werden. Nun war es natürlich klar, lag es natürlich auf der Hand, sich zu fragen, wieso hat ein Gewerkschaftschef, wenn er Lohnforderungen stellt, den Chef des Nachrichtendienst anzurufen. Und nicht der Arbeitgeber. Ja, und diese Frage wurde auch von einigen oppositionellen Blättern und oppositionellen Kreisen gestellt. Es wurde auch der Rücktritt Măgureanus gefordert, aber das hat bisher zu keinem Resultat geführt. Denn Măgureanu ist ganz offensichtlich der Clique jener Konservativen zugehörig, die vom Präsident Iliescu, vom Senatspräsidenten Bârlădeanu und vom Chef der Abgeordnetenkammer Dan Marțian geführt wird. Und er ist wohl die vierte Hauptperson in dieser konservativen Riege, die wohl auch auf ein großes Fußvolk in den verschiedenen Apparaten sich stützen kann. Kannst du eigentlich etwas erzählen, warum die Regierung von Petre Roman eigentlich weggehen müsste? Ich nehme an, dass Petre Roman ein Schnippchen geschlagen wurde. Petre Roman und Iliescu gingen trotz vermuteten und in letzter Zeit fast offensichtlichen Spannungen miteinander. Doch war es so, dass wegen der dritten Preisfreigabe, Preisliberalisierung, wie das hier in Rumänien heißt, die Regierung Roman sehr unpopulär geworden ist. Sie hatte den Weg zu harten Reformen eingeschlagen, unter anderem auch um die Unterstützung der EG zu erhalten, Kredite zu erhalten, um es zu schaffen, dass Rumänien finanziell unter die Arme gegriffen wird. Es gab viele Attacken, auch ungerechtfertigte, sowohl in der oppositionellen Presse als auch in der starken restaurativen Presse. Das sind die ehemaligen Ceausescu-Barden. Ich nehme an, Petre Roman musste gehen, damit die konservative Gruppe weiter ihre Macht behalten konnte, damit ein wenig, um es mal so ganz flapsig zu sagen, Dampf abgelassen wird. Kannst du vielleicht etwas erzählen über diese konservativen Kreisen und deren Politik? Sind sie zum Beispiel nicht damit einverstanden, dass Rumänien sich annähert an der EG? Es ist schwer, auf so eine Frage klar zu antworten, weil die Politik der konservativen Kreise nicht offensichtlich ist. Sie machen es nach der Manier der alten KP. Und das war in Rumänien eine Mafia-Manier. Also die schmutzige Wäsche wurde in der Familie gewaschen und nach außen dürfte von internen Optionen, Tendenzen, Streitigkeiten kaum etwas dringen. Die Mafia regelte das intern. Deswegen kann man auch bloß aus Andeutungen entnehmen, inwieweit Rumänien oder rumänische Politiker direkt interessiert sind an einer Annäherung. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Gruppe um Petre Roman, das sind Newcomer in der rumänischen Politik, zwischen 40 und 50 Jahren, Leute, die wohl tatsächlich als Technokraten zu bezeichnen sind und denen die politische Couleur nicht so wichtig ist, dass diese Leute also tatsächlich eine Annäherung an Europa beabsichtigen und eine wirtschaftliche Reform in Rumänien durchsetzen wollen. Diesen Leuten ging es anscheinend auch nur insoweit um die Macht, als sie die Durchsetzung ihrer ehrgeizigen Pläne, was Wirtschaft betrifft, durchführen wollten. Der Tatsache ausgehend, dass diese Gruppe teilweise abgeschafft worden ist, kann man und gewisse Politiker, die als konservativ betrachtet werden, weiter das Heft in der Hand haben, kann man schließen, dass diese Politiker eben eher an einem Machterhalt interessiert sind als an einem Anschluss an Europa. Iliescu zum Beispiel ist meiner Ansicht nach kein Dummkopf, weil er im vorigen Jahr diesen Bergarbeiter-Terror in Bukarest lanciert hat, im 90er. Denn ihm ging es damals weniger um das Ansehen in Europa. Alle Welt sagte damals, ach, wie konnte dieser Mann nur so dumm sein, das gerade jetzt zu machen und Rumäniens Sympathien im Ausland zu verschelzen. Und das ist auch faktisch geschehen. Das ist faktisch geschehen, aber sein Zweck war nicht das Ansehen in Europa, sondern sein Zweck war, seine Macht zu erhalten und zu stärken. Und damals ist es ihm gelungen, mit einem brutalen Schlag praktisch auch noch eine Rückhalterbevölkerung in ganz Rumänien, in der Provinz vor allem, zu erhalten, die über die Ereignisse der Opposition, über die Tätigkeiten der Opposition am Bukarester Universitätsplatz nur manipulativ informiert worden sind und in Iliescu einen Retter der Sicherheit und Ordnung und der Ruhe im Lande gesehen haben. Er hatte im vorigen Jahr das durchgesetzt, was er bezweckte, seine Macht verstärkt und diesmal wieder. Die Bergarbeiter haben praktisch ihm geholfen, ohne dass er ihnen diesmal gedankt hätte. Man sagt oft, wenn es nicht in Richtung EG geht, dann kommt Rumänien eigentlich unter Einfluss von der Türkei. Und das sieht man ja auch oft hier in Läden und auf der Straße, was so angeboten wird, was direkt aus Istanbul kommt. Ist das auch eine Politik von dieser Mafia-Clique, also sich im Osten zu orientieren? Ich bin vielleicht hier überfragt. Ich würde das nicht so sehen. Ich glaube, das ist auch aus der geografischen Lage erklärbar. Rumänien liegt einfach ganz nahe an der Türkei und da sind die Türken eben die Ersten gewesen, die hergekommen sind. Es gibt übrigens auch Italiener, die da sind, nur sind die nicht so auffällig. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Türken und Mircea Dinescu, der ehemalige und eigentlich auch heutige Dissident, hat irgendwie ein Bonmot geprägt dazu und gemeint, die Türken erobern zum zweiten Mal Rumänien mit ihren Läden voller Tant und Glitzerkram. Aber ich meine, solange sie das können und solange das verkauft wird, finde ich das durchaus positiv. Ja. Die Reformen werden jetzt vielleicht aufgehalten, aber die Inflation setzt durch. Sind die Folgen groß? Ja, natürlich. Das Durchschnittseinkommen sinkt. Im August dieses Jahres war der Durchschnittslohn, der Durchschnittsreallohn eines rumänischen Bürgers um etwa 10-20% kleiner als im Oktober des vorigen Jahres. Also ein sehr bedenkliches Zeichen. Die Armut wird bemerkbarer, immer klarer bemerkbar, besonders in Großstädten. Und ich meine, wenn man durch die Läden läuft und sich die Preise ansieht, da gibt man sich sofort Rechenschaft, dass hier ganz scharfe Grenzen zwischen den Käufern, zwischen den Konsumenten gezogen werden. Also es gibt, die Preise sind für auch Fleischprodukte und Lebensmittel, gewisse Lebensmittel sind für Normalverdiener eigentlich kaum erschwinglich. Heißt das aber auch, dass es sogenannte neue Reiche gibt, die das zahlen können? Sicherlich gibt es die. Das sind vor allem jene Leute, die im Handel von der ersten Stunde an tätig waren, die Leute, die ihre Chance zu ergreifen wussten, die kleine Imbissstuben eröffneten, die dann weiter investierten und kleine Familien, von Familien geführte Restaurants zum Beispiel aufmachten oder eben auch Verkaufsläden und die sicher gut verdienen. Also das ist eine Kategorie. Ansonsten gibt es natürlich jene Großverdiener, die im Schatten der Macht oder im mit der Macht gemeinsam wussten, wo gewinnbringend zu investieren ist. Jene Leute, die vorher ihr Geld gescheffelt hatten unter Ceausescu und nach der Wende es dann gewinnbringend anlegen konnten, weil sie weiterhin den Draht zur Macht hatten und wussten, was wirtschaftlich geht und was nicht. Es ist bekannt, dass auch Leute aus Petre Romans Team, Leute, die mit Ministerposten, Teilhaber an gut gehenden Firmen sind. Gehört dazu auch noch das gesamte Sicherheitsapparat, was eigentlich nicht abgebaut wurde, weil Sie haben doch früher auch recht viel verdient. Sicherlich gehören zu jenen Leuten, die jetzt den beginnenden Kapitalismus auszunützen wissen, auch Mitglieder der ehemaligen Securitate. Ich weiß aber nicht, ob man da so klar sagen könnte, das sind alles ehemalige Securisten, das sind möglicherweise ehemalige Nomenklaturisten oder hohe Parteifunktionäre, also das ist da ganz, das geht da ganz durcheinander, aber jedenfalls sind es die Leute, die vorher auch schon eine gute Beziehung zur Macht hatten. Eben jene aus dem zweiten, dritten Glied, die sehr bekannten werden natürlich beiseite geschoben von dieser neuen Generation. Gehen wir zum nächsten Thema. In den letzten Tagen wurde im Parlament diskutiert über einen Vorschlag, was kursiert in Transsilvanien, um eine Autonomie anzustreben. Ist das wirklich ein Vorschlag von der ungarischen Partei gewesen? Das ist kein Vorschlag der ungarischen Partei, der Demokratischen Union der Ungarn in Rumänien gewesen, sondern die haben sich auch ganz klar davon abgegrenzt. Das war ihr Ausdruck. Wir grenzen uns ab von diesen Bestrebungen. Es war ein Vorschlag, der in einer offenen und in den Medien in einer Nachricht vermerkten Sitzung einer lokalen Organisation, lokalen Filiale dieser Partei geäußert worden ist, von einem lokalen Parteichef. Und dieser Vorschlag wird anscheinend vertreten von einer Gruppe innerhalb der Partei, aber es ist nicht als Partei ins Parteiprogramm einzugliedern, und die Leitung der Partei hat sich ganz klar davon distanziert. Aber dieser Vorschlag ist aufgeblasen worden und als Diversion eingesetzt worden, um die im Parlament beginnenden Diskussionen um die Verantwortlichen am Berg, am letzten Ausflug der Bergarbeiter zu finden und ein Urteil über sie zu ermöglichen. Das war genau die richtige Diversion. Denn wenn es ums ungarische Thema geht, dann reagiert im Parlament, im rumänischen Parlament, die Opposition und die Regierungsfraktion mit größter Einstimmigkeit. Es gibt nur Nuancen in der Verdammung als unumstößliche Tatsache angenommenen ungarischen Irredentismus und Separatismus. Es wurde eine richtige Hetze aller Parlamentarier gegen die ungarischen Parlamentarier veranstaltet. Es gab kaum nuancierte Zwischentöne. Es wurde immer wieder die ungarische Gefahr beschworen. Es wurde davon gesprochen, dass die Ungarn schon immer seit fast 1000 Jahren die Rumänen verfolgten und drangsalierten. Ein Ton wurde angeschlagen und Sätze wurden gesagt, die wirklich besorgniserregend klangen. Glücklicherweise ist in jenem Gebiet, von dem so heftig gesprochen wird, nichts von diesen Spannungen zu spüren. Und somit kann man sagen, dass die Diversion bisher nicht praktisch auch funktioniert hat. Also es gab keine interethnischen Auseinandersetzungen. Das Ganze ist im Parlament ausgetragen worden auf eine hinterwäldlerische Art fast. Besorgniserregend ist dann doch, dass es die Bereitschaft der rumänischen politischen Klasse gibt, diese nationalistischen Themen so verbal so aggressiv zu behandeln. Und dann fragt man sich ja immer, wann springt der Funke über aus dem Verbalen in die konkrete Aktion. Mhm. Was ist eigentlich diese ungarische Gefahr, wenn diese Leute darüber reden und alle so einverstanden sind, wenn wir also auf die Karte gucken, und was ist dann die Angst? Es gibt ja in Transsilvanien neben 6 Millionen Rumänen 2,5 Millionen Ungarn wohl. Und diese Ungarn hängen natürlich sehr stark an der ungarischen Kultur und sind in einigen Fällen wohl auch sehr nationalistisch ausgerichtet. Es gibt Gegenden in Transsilvanien, wo man nicht Rumänisch spricht, wo man nur Ungarisch spricht und wo die Ungarn, die Rumänisch können, es vermeiden, Rumänisch zu sprechen, aus Nationalstolz oder schlicht Nationalismus. Diese Tatsache ist vor dem Hintergrund der bis 1918 existierenden Grenzen. Bis damals gehörte Transsilvanien nämlich zu Ungarn. Diese Tatsache wird also vor diesem historischen Hintergrund der ehemaligen ungarischen Staatszugehörigkeit Transsilvaniens sehr erregt und sehr sensibel rezipiert seitens der Rumänen. Und seitens der rumänischen Nationalisten wird mit Aggression darauf geantwortet. Aber wird behauptet, dass Ungarn auch Gebietsansprüche hat? Es wird immer wieder auch behauptet, dass Ungarn heimliche Gebietsansprüche habe und das nicht zugebe, aber angebliche separatistische Tendenzen nach Kräften unterstütze. Besonders bei solchen Polemiken werden dann solche Meinungen besonders heftig vertreten. Mhm. Natürlich wechselt das dann in der rumänischen Presse, also die nationalistischen Blätter sind besonders ausfallend, die oppositionellen Blätter versuchen das Ganze ein bisschen ausgewogen zu halten, wobei sich aber letztendlich alle in der Verurteilung der Ungarn einig sind. Es gibt nur die Nuancen eben da in der Verurteilung. Also die europäisch gesinnte Opposition ist da natürlich viel milder als das chauvinistische Blatt Großrumänien, mit dem Titel Großrumänien. Mhm. Aber ist das auch Eifersucht, dass es vielleicht den Ungarn im Moment besser geht? Und die sich angeblich besser richten nach Europa und der EG? Ich glaube, dass das irgendwie mitspielt. Aber der eigentliche ungarisch-rumänische Konflikt hat viel tiefere Wurzeln. Und diese EG-Nähe Ungarns wird natürlich mit, man kann vielleicht sagen, Neidgefühlen beobachtet, aber wie gesagt, die Spannungen und die Konfliktherde sind viel älteren Datums. Ja, wenn wir also in dieser Region mal bleiben, es fällt mir auf, dass das Konflikt zwischen Serbien und Kroatien hier nicht groß Thema ist. Obwohl also der Stadt Timișoara beispielsweise sehr nah liegt an Belgrad und Rumänien doch eine relativ große Grenze teilt mit Jugoslawien. So weit ist es nun auch nicht. Das Thema wird von der Bevölkerung selbst nicht so aufmerksam rezipiert wie von den Medien und von den Politikern. Die äußern sich immer wieder dazu. Die regierungsnahen Medien nehmen eigentlich Stellung für Serbien, ohne das natürlich ganz klar zu sagen. Aber es wird auch im Zusammenhang mit Rumänien immer wieder davon gesprochen, dass es eine neue Offensive des Katholizismus gäbe. Und die meisten Rumänen sind ja griechisch-orthodox und fühlen sich vielleicht von daher auch den serbischen Idealen näher als den kroatischen. Und der Grund dafür, dass die Bevölkerung vielleicht nicht so engagiert rezipiert, was in Jugoslawien geschieht, ist der, dass man ja seine eigenen Gebietsansprüche und Wiedervereinigungsnostalgien und Wünsche hegt, was die Moldauische Sowjetrepublik betrifft. Es ist ja inzwischen keine Sowjetrepublik mehr, sondern eine, die ihre Unabhängigkeit erklärt hat, die Republik Moldau. Und man ist eben damit beschäftigt, was da vor sich geht, was da an Spannungen geschehen. Außerdem hat man die Angst um Siebenbürgen, die diversionistisch ausgenutzt wird von vom Nachrichtendienst, von den Publikationen, die dem Nachrichtendienst offensichtlich nahestehen. Und deswegen hat man vielleicht einfach nicht genügend emotionale Reserven, um auch den jugoslawischen Konflikt so zu rezipieren, wie er eigentlich als Gefahrenherd für den Balkan rezipiert werden müsste, mit mehr Besorgnis, mit mehr Anteilnahme. Viele in Westeuropa sehen diesen Bürgerkrieg in Jugoslawien eben als Vorspiel, als eine Vorstufe zu mehr gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den ethnischen Minderheiten im ganzen Balkan. Siehst du das auch so? Was Rumänien betrifft, sehe ich das nicht so. Was bisher an Konflikten gab, an ungarisch-rumänischen Konflikten gab, das ist zwar sehr besorgniserregend. Es gab Tote, es gab Verletzte, es gab grausame Gewalttätigkeiten, doch eine bewaffnete Auseinandersetzung des Ausmaßes, wie es in Jugoslawien stattfindet, wie wir es in Jugoslawien haben, glaube ich, ist in Rumänien nicht möglich, weil auch die Verhältnisse, die Kräfteverhältnisse ganz anders geartet sind. Man muss bedenken, von 23 Millionen Einwohnern Rumäniens gibt es etwa mindestens 17 Millionen Rumänen und plus 5 Millionen Minderheiten und davon maximal 2,5 Millionen Ungarn, während die anderen Minderheiten nicht dieses nationale, stark ausgeprägte nationale Identitätsgefühl haben wie die Ungarn. Und wenn sie es auch haben, es nicht mit derselben, mit denselben territorialen Ansprüchen verbinden könnten. Deswegen also sehe ich für Rumänien keine ähnliche Gefahr. Vor allem deswegen, weil mir die ungarische Regierung bei aller Konservatismus und bei aller Pflege auch des nationalen Gedankenguts, glaube ich, doch zu sehr auf einem europaorientierten Weg ist, als offen und intensiv territoriale Veränderungen zu unterstützen. Eine letzte Frage jetzt über die Farbe der neuen Regierung. Kannst du uns ein wenig erklären, was von der neuen Regierung zu halten ist und aus welcher Fraktion sie besteht? Bei der Bildung der neuen Regierung hat meiner Meinung nach eine Rolle gespielt, die schon zu Ceausescus Zeiten als Kaderrotation bekannt war. Denn es sind einige Zugpferde der Reform beiseite geschoben worden, um eben der Opposition Angriffsflächen wegzunehmen. Andererseits sind dann an ihre Stelle oft meistens auch Reformer getreten, die nicht so sehr im Vordergrund standen. Es ist bisher auch klar, dass der grundsätzliche Reformkurs beibehalten wird mit populistischen Retuschen, was eben die Vermeidung sozialer Härten betrifft. Von Theodor Stolojan kann man in Rumänien zurzeit nur eine gute Meinung haben. Theodor Stolojan ist als eine Art Finanzgenie bekannt gewesen. er war gleich nach den Wahlen im vorigen Jahr Wirtschafts- und Finanzminister. Oder nein, damals waren die beiden Ministerien getrennt. Er war nur Finanzminister und ist, weil die Finanzreform nicht zügig genug vorangetrieben wurde, zurückgetreten, war dann kurze Zeit arbeitslos und ist dann in den sehr wichtigen Posten. Ich würde sagen, es ist der zurzeit wichtigste Posten in Rumänien, der Posten des Direktors der Privatisierungsagentur, das wäre die rumänische Treuhand, eingesetzt worden. Und diesen Posten hat er geleitet und das Privatisierungsgesetz, über das man streiten kann, das aber durchaus eine argumentierbare Option darstellt, das hat er da miterarbeitet und sollte es durchsetzen. Dieser Mann ist nun als Parteiloser zum Premierminister ernannt worden und hat eine Regierung gebildet, in der zwei wichtige Posten auch von Vertretern der Nationalliberalen besetzt sind, also die nach außen hin zumindest eben auch eine für Rumänien ernstzunehmende Oppositionspartei als Regierungspartner akzeptiert hat. Man darf allerdings bei aller Unparteilichkeit Stolojans nicht vergessen, dass er mit dem Frontteam der regierenden der Front zur nationalen Rettung ganz eng zusammengearbeitet hat und dass er der Kandidat Petre Romans war. Das deutet darauf hin, dass Petre Roman in dem Konflikt Roman Iliescu wohl persönlich verloren hat, aber als Partei noch ernst genug zu nehmen ist, um seine Leute in der Regierung weiter halten zu können. Und es wird also eine moderate Regierung vielleicht ein wenig zu schwach für die heutige Lage in Aufwartung auf den neuen Wahlen. Ja, also diese Regierung hat meiner Meinung nach die Aufgabe, die Reformpolitik beizubehalten als Tendenz und soziale Härten hinauszuzögern, bis die sehr rasch zu organisierenden Wahlen stattgefunden haben. Denn das ist eine ihrer Hauptaufgaben. Theodor Stolojan hat das auch offen zugegeben und hat das als sein Programm erklärt, dass die Organisation der nächsten Parlamentswahlen nach den Lokalwahlen eigentlich das Hauptziel ist seines Teams. Wird es dann auch ein neues Wahlgesetz geben? Nein, das Wahlgesetz ist schon im vorigen Jahr angenommen worden und das wird sich nicht verändern. Das Wahlgesetz für die Lokalwahlen, das ist jetzt im Gespräch. Nee, ich deute darauf hin, weil bei den neuen Wahlen in Polen eigentlich ein Ergebnis rauskam, wobei also der größte Partei nur noch 13% hat. Und ist das nicht auch eine Gefahr für Rumänien? In Rumänien sieht es zurzeit so aus, nach Meinungsumfragen, dass die Front, die größte Partei, stark an Wählersympathien verloren hat. Es sind aber noch immer ganze 30%, die für sie stimmen. Es kann durchaus möglich sein, dass die Sympathien weiter sinken. Andererseits hat Petre Roman, der ja auch Vorsitzender dieser Partei ist, eigentlich schon kräftig begonnen mit dem Wahlkampf, obwohl die Wahlkampfperiode ja noch nicht angebrochen ist. Aber er reist eifrig herum, hat Gespräche mit Vertretern der verschiedenen Betrieben, mit Arbeitern, mit Bürgermeistern, mit Leuten aus der Verwaltung. Und ich glaube schon, dass es mit, dass es ihm mit seinem Populismus gelingen wird, die Front vor den Wahlen wieder ziemlich hoch zu reißen. Und auf der Skala der Wählersympathien und vor allem mit einem nationalistischen Vokabular. Viele, der um die Souveränität und territoriale Integrität Rumäniens besorgten Wähler für die Front zu gewinnen. Herbert Grünwald, herzlichen Dank. Mhm.